Sophie? Bist du noch da? Klar. Sag mal, war Schweigen eigentlich in deiner Familie ein Thema? Also, so direkt gefragt fällt mir eigentlich nichts ein, was in meiner Familie unter den berühmten Teppich gekehrt worden wäre. Was es gab, aber war sowas wie eine Lehrstelle. Was denn für eine Lehrstelle? Mein Großvater. Der wurde zum letzten Mal eine Woche vor Kriegsende gesehen und ist dann verschollen, vermutlich von der Roten Armee gefangen genommen. Mein Vater kann sich nur an zwei Momente mit seinem eigenen Vater erinnern. Und meine Großmutter ist mit 99 gestorben und hat bis zum Schluss auf meinen Großvater, ihren Mann, gewartet. Welche Spuren so ein komplett abwesendes Elternteil in einer Familie hinterlässt, das habe ich erst viel später verstanden, als ich selber Vater wurde. Ja, ich glaube, ich verstehe, also was du damit meinst, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen. 27 Jahre habe ich mich einfach nur als Sohn verstanden und meinen Vater einzig in seiner Rolle als Vater gesehen. Und erst, als ich selber Kinder bekomme, wurde mir klar, auch er war ja in erster Linie Sohn. Ein Sohn allerdings, dessen eigener Vater plötzlich verschwunden war. Und als ich dann selber unsicher und überfordert vor dieser neuen Verantwortung stand, habe ich mich gefragt, wie er das damals geschafft hat, so ohne Vorbild, ohne Halt, ohne jede Orientierung und sei es in Form von Abgrenzung. Und dann ist da noch seine eigene Geschichte. Als Fünfjähriger musste er am Kriegsende 1000 Kilometer fliehen, aus dem Westen der damaligen Tschechoslowakei, wo unsere Familie seit über 100 Jahren gelebt hatte. Auch das war jetzt kein Geheimnis bei uns, aber ich habe lange gar nicht gesehen, dass meine westdeutsche Familie eigentlich selbst einmal Vertriebene waren. Aber wie ist eigentlich so der aktuelle Bodycount im Keller deines Familienunterbewusstseins? Gute Frage. Ja, also da gibt's in meiner Familiengeschichte auf jeden Fall auch Parallelen, würde ich sagen. Weil es einerseits viel Schwieriges gibt, das thematisiert ist und gleichzeitig ungelöst. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass Dialog die Bereitschaft von zwei Seiten braucht. Ja, also das gemeinsame Erbe DDR, BRD ist das Kriegserbe. Die Generation unserer Großeltern sprachen nicht drüber und waren der Meinung, sie haben genug bezahlt, weil ihre Häuser zerbombt und ihre Söhne totgeschossen sind. Das glücklichste Volk der Welt. Wenn du das nicht ertragen willst, dann musst du sterben. Es passierte ja alles bei uns im Haus, auf dem Hof. Und wir Kinder waren dabei. Oder über 7 Brücken zwischen Ost- und Westdeutschland. Nur Schweigen. Aber da wurde nie drüber geredet. Kein Wort. Ich glaube aber, dass der größte Gewinn ist, dass wir zwei verschiedene Pfade nach dem NS-Regime eingeschlagen haben. Und ich glaube, dass das eigentlich der größte Gewinn für uns ist, dass das so gewesen ist. Eine Podcast-Serie von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sophie, aber als wir vor 3 Jahren mit diesem Projekt angefangen haben, hatte ich persönlich eher vage Vorstellungen, wie sich das schwierige Miteinander von Ost und West vielleicht erklären und eventuell verbessern ließe. Aber bald ist mir klar geworden, wir müssen tiefer graben, Schicht für Schicht zurück bis zum Kriegsende 1945, dem Urgrund für die deutsche Teilung. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, dass dir insbesondere das Kriegsende sehr wichtig geworden ist. Gemeinsam haben wir uns nochmal mit dem unfassbaren Trauma der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und wie sehr unsere Vorfahren dem mit Schweigen und Verdrängen begegnet sind. Das Ausmaß hat mich wirklich überrascht. Und genau da setzen wir in unserem letzten Teil an. Mitten im Schweigen, nach dem Holocaust, dem Vernichtungskrieg und inmitten grenzenloser Schuld. Und wir wollen jetzt auch darüber sprechen, wie wir dieses Schweigen überwinden und uns so vielleicht ein Stück weit in Richtung Heilung hinbewegen können. Episode 7. Die letzte Brücke, die uns im Kreis führt. Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal damit beginnen, uns in dieser Folge zu verorten und dabei versuchen, dem Ursprung des Schweigens näher zu kommen. Einverstanden. Der Zweite Weltkrieg, der von deutschem Boden ausging, kostet zwischen 60 und 70 Millionen Menschen ihr Leben. Darunter mehr als 13 Millionen Opfer deutscher Massenverbrechen. 6 Millionen Juden werden Opfer des Holocausts. 1 Million Menschen verhungern in der Blockade von Leningrad. In Polen stirbt jeder sechste Mensch. In der Sowjetunion jeder siebte. In Deutschland sterben mehr als 6 Millionen im Zweiten Weltkrieg. In der Bombardierung Hamburgs sterben etwa 34.000 Menschen. In der Bombardierung Dresdens etwa 25.000. Zum Kriegsende 1945 sind knapp 40 Millionen der Deutschen, also über die Hälfte, nicht dort, wo sie wohnhaft sind oder wo sie hinwollen. Rund 9 Millionen sind evakuiert, 14 Millionen geflüchtet oder vertrieben. Etwa 10 Millionen Zwangsarbeiter und Häftlinge werden entlassen, aber Millionen kehren nach und nach aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Circa 700.000 Menschen kommen aus Konzentrations- und Vernichtungslagern frei. Knapp 5 Millionen Wohnungen in Deutschland sind unbewohnbar oder schwer beschädigt. Über 90% des gesamten Bahnstreckennetzes sind nicht befahrbar. Post- und Telefonverkehr existieren praktisch nicht. Ich muss schon sagen, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht grundsätzlich alles vorher gewusst habe, aber das nochmal am Stück zu hören, was für ein unvorstellbarer Horror, was für ein Wahnsinn das gewesen ist. Und ich finde, gerade für uns, die wir das Glück hatten, in Friedenszeiten groß geworden zu sein, ist das manchmal extrem schwer zu begreifen, oder? Ja. An der Schuld von uns Deutschen ändert das natürlich nichts. Aber was mich in der Recherche fast überrollt hat, war das Ausmaß der Traumata. Zum Beispiel die Bombardierungen in Dresden oder Hamburg, die gezielt Zehntausende Zivilisten trafen. Ich nehme an, du bist bei deinen Recherchen auch auf Zeitzeugenaussagen dazu gestoßen. Ja, viele. Zum Beispiel hier der Bericht von einem Mann namens Peter Hoffmann, der als Kind die Bombardierung von Dresden überlebt hat. Nach dem Angriff kommt er mit seiner Mutter aus dem Luftschutzkeller. Uns empfing ein gewaltiger Feuersturm, ausgelöst durch Luftsauerstoffmangel in der in Brand stehenden Stadt. Von den Dächern der stehen gebliebenen Häuser tropfte eine brennende Flüssigkeit. Schreiende Menschen, die wie Fackeln brannten, überholten uns und brachen zusammen. Wir konnten uns nicht auf den Füßen halten und krochen auf allen Vieren die Blumenstraße entlang bis zur Vogelwiese. Um uns war das totale Chaos. Weißt du, wenn ich sowas höre, dann muss ich auch an meine eigene Mutter denken. Sie hat mir erzählt, wie sie als Kleinkind auf einem Hügel die Bombardierung von Kassel erlebt hat, in der zwischen 7 und 10.000 Menschen gestorben sind. Und was hat sie dir erzählt darüber? Sie kann sich sehr gut daran erinnern, wie schön und faszinierend sie dieses Lichterspiel fand. Und an das Entsetzen, das sie in den Gesichtern der Erwachsenen entdeckte, das sie zwar gesehen hat, aber natürlich nicht verstehen konnte. Ja, da haben Kinder ja auch oft eine ganz eigene Perspektive. Das muss man sich mal vorstellen, was diese Generation, also unsere Eltern und Großeltern, auf welchem psychologischen Fundament die quasi ihre Identitäten aufbauen mussten. Also teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu hier noch ein Beispiel. Der Bericht von einer Irmgard S., die als Kind den Bombenangriff auf Berlin am 11. März 1945 erlebt hat. Als wir den Berg vom Bunker runterkamen, sahen wir, was geschehen war. Mutti sagte, das ist doch unser Haus. Traurig schritten meine Mutti, Großmutter, Schwester und ich zu der Trümmerstätte. Alles war weg. 33 Personen haben ihr Leben lassen müssen. 28 konnten geborgen werden. 5 davon liegen heute noch unter den Trümmern. Schrecklich und ein düsterer Gedanke, dass wir eigentlich jeden Tag über Tote laufen, über Menschen, die unter uns begraben sind, während wir essen, reden, Geschichten erzählen und eilig unsere Erledigungen machen. Und gleichzeitig sind es ja genau diese Trümmer, auf und aus denen damals neue Welten gebaut wurden, Hier die heile BRD des Wirtschaftswunders, dort das Ideal des sozialistischen Staates in der DDR. Beides gegründet auf einer Vergangenheit, die kaum jemand wirklich aussprechen konnte. Genau. Unter den Trümmern liegen Leichen, die nie geborgen wurden. Und auf eben diesen Trümmern wird die Stadt wieder aufgebaut. Wie viel Schuld und Trauma wurde verdrängt? Wie viel Schweigen über das Erlebte gelegt und mit dem Arbeitseifer des Wiederaufbaus zugedeckt? Und was hat das mit uns gemacht? Das sind alles total gute Fragen. Und ich denke da aber auch besonders an solche, denen das Schweigen und Verdrängen von Kindesbeinen an regelrecht anerzogen wurde. Absolut. Ich bin da zum Beispiel auf den Text von Gudrun Baumann gestoßen, die als Vierjährige die lang anhaltende Bombardierung ihrer Heimatstadt erlebt hat. Ich lag abends im Bett. Es war nach einem Angriff. Die Stadt brannte lichterloh und die gegenüberliegenden Häuser brannten auch und krachten mit viel Lärm zusammen. Ich sehe noch das Feuer, das loderte und sich veränderte. Ich erinnere mich an die entsetzliche Angst und dass ich in meiner Angst meine Mutter rief. Sie kam herein und setzte sich zu meiner ungeheuren Beruhigung einen Augenblick ans Bett und sagte mir: Dreh dich um zur Wand, dann siehst du nichts. Und mach die Augen fest zu. Und ich hoffte, sie würde da bleiben, aber sie ging wieder. Und als sie ging, sagte sie: Du hast nichts gesehen. Es ist aber nicht nur das Leid durch Kriegstraumatisierung, Bombardierung und Zerstörung, über das da geschwiegen wurde. Am Kriegsende gab es zahllose Vergewaltigungen. Meist werden sie mit der Roten Armee in Verbindung gebracht. Doch auch Soldaten anderer alliierter Heere haben sie verübt. Vor allem als Mittel von Rache, Vergeltung und Demütigung. Die Zahlen darüber variieren und liegen zwischen 860.000 und 2 Millionen Frauen und Mädchen. Vereinzelt wurden auch Männer Opfer. Viele Überlebende haben nie darüber gesprochen. Aber zehntausende Frauen sind an den Folgen gestorben oder haben sich das Leben genommen. Und dann sind wir gelaufen und haben uns versteckt. Wenn da so Russen oder Polen kamen, die im Krieg waren, lange keine Frau gehabt, und dann haben sie uns Mädchen gesehen. Und dann, wer nicht bei drei auf dem Baum war, sag ich mal, da saßen wir auch in der Scheune. Ja, da hat keiner was gesprochen, kaum geatmet. Wer hier spricht, ist Erika Bayer. Oder für mich, meine Oma Erika. Hallo Omi. Wo kommst denn du her? Ich dachte, ich besuche dich nochmal. Das ist schön. Grüß dich erstmal, schön, dass ich dich sehe. Auch mit ihr habe ich Gespräche aufgezeichnet. Ursprünglich habe ich damit begonnen, weil ich einen Raum gesucht habe, um den schwierigen Themen, die sie ab einem bestimmten Augenblick immer wieder an- und aussprechen musste, einen Rahmen zu geben. Lange hatte meine Oma über unsere Familiengeschichte in der Nachkriegszeit geschwiegen. Aber mit Mitte 80 änderte sich das radikal. Entstanden ist daraus für mich mit der Zeit so eine Art Familienarbeit, in der ich versucht habe zu verstehen, was durch die Zeiten und Generationen hinweg bis hin zu mir weitergetragen wurde. Das ist Krieg, also der ist nicht gut, Krieg ist nicht schön. Verlierst alles und nichts, nichts zählt, du hast keine Rechte, nichts, gar nichts zählt. Ist das Gute am Verlieren vielleicht, dass es damit dann aber auch vorbei ist? Vorbei. Es ist ja nichts vorbei. Ich habe das alles ertragen. Es war alles aussichtslos. Das ist wie Sterben. Du bist gar nicht mehr du. Das ist innerlich. Du spürst es kaum. Also du stirbst jeden Tag und jeden Tag hast du Wut. Und was hast du gemacht mit deiner Wut? Gar nichts. Aber die ist doch in deinem Körper drin, die muss ja irgendwo hin. Nein, es stirbt innen alles. Ich sage es jetzt mal, wie es mir ergangen ist, wie ich das überstanden habe. Geboren ist meine Oma 1929 in Scharfs, einem ostpreußischen Dorf im heutigen Polen. Ein Jahr zuvor hatte ihr Vater dort einen neuen Hof gebaut. Mit Pferden, Nutztieren, Land, viel Weite. Bis lange in den Krieg hinein lebt sie als Kind und Jugendliche dort ein unbeschwertes Leben. Doch dann verlieren die Deutschen den Krieg und die Front erreicht ihr Dorf. Was folgt, ist die Vertreibung. Vielleicht irre ich mich, aber während ich unser Gespräch aufnehme, habe ich das Gefühl, dass bisher kaum jemand ausführlich mit ihr über diese Zeit gesprochen hat. Weißt du, was das heißt? Alles stehen und liegen. Die Polen waren schon drin. Wir hatten nur noch 2 Zimmer für uns. Alles andere durften wir nicht betreten, nichts, gar nichts. Und ich habe nicht so drunter gelitten und die Mutti, glaube ich, auch nicht so doll. Aber mein Vater hat das ja alles aufgebaut. Mein Vater ganz ruhig, aber was er hat viel geschlafen, er hat sich hingelegt und immer wieder hingelegt und zum Schluss hat er nur noch gelegen und dann mussten wir wieder raus. Das hieß, also um 18 Uhr geht der letzte Zug nach Deutschland, das war der 6. Dezember. Also wenn Sie jetzt nicht mitfahren mit dem, dann müssen Sie die Staatsbürgerschaft annehmen und Pole werden. Ich sehe noch einzelne Straßen und Häuser, da sind wir an den Häusern so vorbeigegangen. Was kannst du 12 Kilometer tragen? Was sollst du alles mitnehmen? Wenn es jetzt heißen würde, so um 6 musst du weg. Was nimmst du jetzt alles mit? Viel ist es nicht. Ein paar Schätze vergraben sie in Ostpreußen. Pelzmäntel, eingemachtes Porzellan. Doch niemand erinnert sich später unter welchem Baum. Mitgenommen haben sie in jedem Fall ein großes Fotoporträt meiner Urgroßeltern in jungen Jahren. In der Mitte geknickt, zerkratzt und fleckig von der Vertreibung hängt es heute in unserer Wohnung. Am wichtigsten aber war für meine Oma das Bettzeug. Nach einem langen, schweren Weg landeten sie in Radegast bei Köthen, Sachsen-Anhalt. Die erste Nacht schläft die 16-jährige Erika auf einem Billardtisch, doch im eigenen Bettzeug. Was hingegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleibt, ist der Vater meiner Oma, mein Urgroßvater Gustav. Der Vater konnte gar nichts mehr tragen. Da hat sich so mit sich zu tun gehabt und im Zug hat er nur noch gelegen. Und dann haben sie ihn mit der Bahre, das weiß ich noch. Wir sind ja mit dem Viehwagen transportiert worden. Und da sind doch so eine Dinger da drin, weißt du? So eine Fenster so breit und dann so hoch. Und da kann man so die Viecher so ein bisschen Luft holen können, ja. So, und ich habe da durchgeguckt und dann habe ich gesehen, mein Vater haben sie mit der Bahre rausgebracht, der lag drauf. Auf den Bahnsteig gestellt, ja, und der Zug stand daneben und ich habe so rausgeguckt und er hatte sich gerade so erhoben und hat geguckt, was nun vor sich geht, also warum sie ihn nicht weiter reintragen, ja, nehme ich an, ja, und wir sind dann losgefahren und dann hat er sich so erhoben noch einmal und hat geguckt und dann ist er so zusammengesackt und wir sind losgefahren. Und seitdem ist er weg. Ich nehme an, der war tot. Keine Unterlagen, nichts, gar nichts. Haben sie ihn irgendwie verscharrt, irgendwo in der Erde. Die erste Zeit, das war furchtbar. Da denkst du doch noch immer, wo ist er? Aber Mutti hat ja geschrieben und alles Mögliche und gemacht und keine Antwort. Den haben sie nicht wieder gefunden. Heute stehe ich manchmal vor diesem Porträt meiner Urgroßeltern. Ein Bild, das all die Traumatisierung und das Schweigen darüber überstanden hat. Bis hinein in meine warme, heile Wohnung. Und doch sieht man dem Foto das Leid an jeder zerknickten, befleckten Spur. Ich schaue mir den Mann darauf an, Gustav, meinen Urgroßvater. Meine Oma beschreibt ihn als gebildet, sanft, gutmütig. Und auch ich frage mich, was ist aus dir geworden, Gustav? Und dann gibt es dieses eine Mal, als ich vor dem Bild stehe und plötzlich feststelle, Moment mal, ich habe ja seinen Mund. Die Vergangenheit ist eben eine Saat. Anfang 2024 ist meine Oma mit fast 95 Jahren gestorben. Umso wertvoller sind für mich unsere Aufnahmen. Nach den vielen, vielen Malen, in denen sie von Krieg und Vertreibung gesprochen hat, hatte ich das Gefühl, irgendwann konnte sie es loslassen. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig dieses Gespräch für dich ist. Ja, keine Frage. Ich finde die Geschichte deiner Oma ja natürlich auch deswegen so berührend, weil sie uns beide zu Nachkommen von Vertriebenen macht. Ja, stimmt. Darüber habe ich tatsächlich so noch nie nachgedacht. Aber das haben dann ja tatsächlich auch viele ost- und westdeutsche Familien am Ende gemeinsam. 12 bis 17 Millionen Deutsche leben vor dem Zweiten Weltkrieg im Osten des Dritten Reichs, das mehr als ein Viertel des Territoriums ausmacht, sowie in den Gebieten des damaligen Polens, der baltischen Staaten, Ungarns, Jugoslawiens und Rumäniens. Zwischen 1944 und 1950 wird der Großteil von dort vertrieben oder muss fliehen. Dabei sterben schätzungsweise etwa 600.000. Die sowjetische Besatzungszone nimmt mit Abstand am meisten Vertriebene auf. Bis 1949 sind es 4,3 Millionen. Laut meinen Recherchen stellen zum Beispiel Vertriebene in Mecklenburg damals die Hälfte der Bevölkerung. In der sowjetischen Besatzungszone sind die Vertriebenen oft zum Schweigen über ihr Schicksal gezwungen, weil man ja die sozialistischen Brüder nicht anschuldigen darf. Hier zum Beispiel der Bericht eines ostpreußischen Waisenkinds aus Königsberg, das in der DDR in einem Kinderheim untergebracht wurde. Uns wurde dort sehr schnell nahegelegt, nie wieder davon zu sprechen, was wir beim Einmarsch der Roten Armee erlebt hatten. Lehrer nahmen die Kinder beiseite und machten ihnen klar, dass es für sie das Beste sei, ein für allemal darüber zu schweigen. Gab es sowas denn auch im Westen? Es ist nicht ganz vergleichbar, aber ich habe deine Entdeckung, die mich wirklich fassungslos gemacht hat. Hör dir mal an, was ein 7-Jähriger aus Schlesien, der im Sommer 1946 ins Emsland kam, Jahrzehnte später erzählt. Ein Lastwagen brachte uns von Lingen nach Gersten. Hier standen wir auf dem Schulplatz. Wir wurden von den Bauern wie Vieh abgeschätzt. Die Bauern nahmen nur die, die arbeiten konnten. So standen dann nur noch mein kleiner Bruder und ich mit meiner Mutter da. Meinen großen Bruder hatte ein Bauer gebrauchen können. Es ist ebenso tragisch wie absurd. 12 Jahre haben die Deutschen den Traum eines reinrassigen arischen Reichs geträumt. Und dann kommen durch Vertreibung und Flucht Abermillionen Deutsche nach Deutschland. Und sie werden oft wüst als Polacken und Mulatten beschimpft. Es herrscht Angst vor Überfremdung. Ich glaube, so allmählich setzt sich für mich ein Bild von dieser Nachkriegszeit zusammen. So eine Art Psychogramm, würde ich fast sagen. Ob das jetzt die verschwundenen Großväter und Urgroßväter in unseren Familien, genau wie in allen möglichen anderen ja auch, die mundtoten Vertriebenen, die verstummten Kriegsheimkehrer oder die Vergessenen unter den Trümmern sind. Über so vielem in dieser Zeit scheint ein Schleier des Schweigens zu liegen. Dein Eindruck deckt sich mit meinen Recherchen. Das Schweigen, das kollektive Trauma und die Verdrängung nach 1945 ist die vielleicht letzte gesamtdeutsche Erfahrung bis zum Mauerfall. Ja, also das gemeinsame Erbe DDR, BRD ist das Kriegserbe. Natürlich die Kriegsfolgen, natürlich die Folgen autoritärer Erziehung. Natürlich die Elterngenerationen, die kaputt waren vom Krieg. Ich sag's mal so salopp, ja. Die verdrängt haben, die über nichts reden wollten. Meine Generation ist als Kinder sind wir auch im großen Schweigen aufgewachsen. Darüber wurde nicht geredet. Das ist das Erbe. Das ist in beiden Teilen weitergegeben worden. Das sagt mir Udo Bär. Er ist Traumatherapeut und Autor in Berlin. Über die Jahre hat er zahllose Menschen aus Ost und West betreut und dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht. Und das hier ist zur Abwechslung ein Interview, das du geführt hast. Sie haben ja ein Buch geschrieben über das DDR-Erbe in der Seele und mit Ihrer Frau zusammen über das Kriegserbe in der Seele. Ja. Was war der ursprüngliche Grund, sich damit zu beschäftigen? Wir sind jetzt die Kinder, die Kinder im Krieg waren oder die Kinder von denen, die im Krieg waren. Also da waren immer wieder Themen, wo ich in der Begleitung dieser Menschen auf biografische Spuren gestoßen bin, So, und da habe ich schon gemerkt, dass die unterschiedlichen Biografien in der ehemaligen DDR und im Westen, BRD, dass die eine unterschiedliche auch Bedeutung haben, unterschiedliche Akzente sind, vorhanden sind, dass es da verschiedene Qualitäten gibt, die in die Gegenwart hineinspielen. Und das hat mich beides interessiert und deswegen habe ich angefangen. Entscheidend für die Traumabewältigung in Folgegenerationen sei das Wie, findet Bär. Der große Unterschied meiner Erfahrung und meiner Biografie ist so, es gab 1968 eine große Umwälzung, oder ab 68, nicht direkt 68, aber da fing es an im Westen und die gab es im Osten nicht. Und wir haben alles in Frage gestellt. Wir haben unsere Eltern gefragt, wo warst du denn bei den Nazis? So. Und das hat, glaube ich, in der BRD längerfristige Folgen gehabt, zumindest bei den nächsten Generationen. So. Da sehe ich den größten Unterschied. Da gab es auch Ansätze damals in der DDR, aber die sind brutal gedeckelt worden und unterdrückt worden. Tschechoslowakei damals ja auch Einmarsch und so. Also da, das ist überall da gedeckelt worden. Das durfte nicht sein, weil es das Regime in Frage gestellt hatte. Die DDR-Gesellschaft, der Sozialismus war Gegner des Nationalsozialismus. Es waren immer die Bösen und dann ging es halt auch drum mit Ost-West-Konflikt und die sind im Westen. Die Bösen sind die im Westen und wir sind hier die Guten. Und das ist keine Auseinandersetzung. Und die auch, fand auch dann nicht in den Familien nicht statt, aber auch nicht in der Gesellschaft. Nur so plakativ. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Und ich glaube, dass dieses Autoritäre auch aus der Nazi-Zeit und vorher aus dem Wilhelminischen, und es ist eine lange Tradition, dass sich das in dieser DDR-Diktatur einfach fortgesetzt hat. Und das wird uns auch über mehrere Generationen noch begleiten, dieses DDR-Erbe und auch das BRD-Erbe. Und dennoch meint Bär, eine zentrale Gemeinsamkeit ausmachen zu können. Die mangelnde Aufarbeitung der deutsch-deutschen Vergangenheit. Was sind die Gründe für dieses fehlende Verständnis zwischen Ost- und Westdeutschland? Dieses Schweigen, dieses Leere, das hat Folgen. Und bei mir wurde nie drüber gesprochen. Nie. Und bei den Leuten meiner Generation auch nicht. Aber sehr häufig diese Sprachlosigkeit. Und die führt dann natürlich dazu, dass noch mehr Missverständnisse entstehen und noch mehr blinde Flecken entstehen. Ich habe sofort gesagt, nach der Wiedervereinigung, das braucht 2 bis 3 Generationen. Und dabei bleibe ich, bis ich einen Dialog, bis ich eine Entwicklung komme, wie wir es auch besprochen haben. Ich glaube wirklich, diese beiden Punkte, was grundsätzlich falsch war, also zu schnelles Tempo, zu viel von oben nach unten und vor allen Dingen zu wenig Respekt, zu wenig Fragen, zu wenig gemeinsame Suchbewegung, ja. So, das Zweite wäre wichtig gewesen, meiner Meinung nach, dass es Foren des Dialoges gegeben hätte. So. Ich bewundere ja immer diese Dialoge da, die Nelson Mandela eingerichtet hat und so, auch zur Aufbearbeitung, wo sich verschiedene Menschen zusammengesetzt hätten, berichtet hätten, erzählt hätten. So. Und als Viertes hätte die gemeinsame Geschichte und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus viel mehr geschehen müssen. So, Krieg, Nationalsozialismus, all sowas. So. Ich glaube, Sophie, warum mich all diese Themen der Nachkriegszeit so beschäftigen, liegt daran, dass ich ganz viel davon bis heute spüren kann. Und genau das war ja auch einer der Ansätze zu diesem Projekt. Die Risse zwischen Ost und West zurückzuverfolgen bis zu ihren möglichen Ursprüngen. Die Frage ist doch, sind all diese Traumata, das Verdrängen, das Schweigen, vielleicht auch ein Grund, warum wir uns bis heute nicht gut verstehen? Tja, wahrscheinlich schon. Und einiges davon erinnert mich auch an Beschreibungen von Nachwendekindern im Osten, die sich schwer damit tun, ihre Eltern dazu zu befragen, wie sie die DDR-Zeit erlebt haben. Ich habe mich aber auch an einen Text der Philosophin Hannah Arendt erinnert, der mich bis heute sehr beeindruckt. Sie war während der Nazi-Zeit über viele Stationen in die USA geflohen und reiste 1950 zum ersten Mal wieder in die junge Bundesrepublik. Möchtest du ihn hören? Hannah Arendt? Immer. Doch nirgends wird dieser Albtraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt. Und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktionen auf das Geschehene gibt. Aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weigerung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsunfähigkeit handelt. Inmitten der Ruinen schreiben die Deutschen einander Ansichtskarten von den Kirchen und Marktplätzen, den öffentlichen Gebäuden und Brücken, die es gar nicht mehr gibt. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie sich durch die Trümmer bewegen, findet ihre genaue Entsprechung darin, dass niemand um die Toten trauert. Ja, das ist sehr anschaulich. Und apropos Trümmer und Brücken, die es nicht mehr gibt, gibt es denn bei dir noch irgendwas, was du aufarbeiten wollen würdest? Ja, es gab tatsächlich noch ein Gespräch mit meiner Mutter. Das war sehr intensiv und ich hatte auch mein Aufnahmegerät dabei. Da könnten wir zusammen reinhören, wenn du möchtest. Ja, natürlich, sehr gerne. Ich bin in dieses Projekt hineingegangen mit der Frage, was genau es eigentlich ist, was uns, das einst glücklichste Volk der Welt, die wiedervereinigten Deutschen, heute immer noch trennt. Und ich habe mich gefragt, warum ich selbst mich weder im Osten noch im Westen so richtig zugehörig fühle. Um dem näher zu kommen, bin ich kreuz und quer durch die Republik gefahren und ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen. Aber jetzt, so kurz vor dem Ende unserer Reise, stelle ich fest, dass die Spur mich wieder ganz an den Anfang führt. Nach Hause. Zu dem, was in meiner eigenen Familienbiografie zwischen Ost- und Westdeutschland an Trauma, Schweigen und Verdrängung noch verborgen liegt. Zu meiner Mama Eve. Also im Prinzip bist du, man nennt das, ein Kriegsenkel schon. Das ist ein bisschen komisch, aber weil Oma Kriegskind ist, bist ja, du dann schon Kriegsenkel. Kriegsenkel, ne? Die andere, also meine Oma ja. Und meine Mutter, das sind Kriegskinder, sage ich mal. Also Kriegsmutter, Kriegskind genau. Und ich bin Kriegsenkel. Richtig, genau. Deshalb habe ich mir einfach so ein paar Fragen überlegt, weil sehr typisch für diese Kinder ist, dass eigentlich in den Familien nicht über den Krieg gesprochen wird. Dass da eigentlich ein großes, dass da ein großes Schweigen herrscht und die Kinder meistens spüren, wenn sie klein sind, irgendwas ist nicht gut. Und das wäre, glaube ich, eine meiner ersten Fragen. Also an welche Atmosphäre du dich erinnerst, was so Gespräche anbetrifft oder Erinnerungen? Also, wenn ich damit anfangen kann, dass bei uns zu Hause über den Krieg als solches auch nicht großartig gesprochen wurde. Das ging bei mir erst in der Schule los, dass man da erfahren hat, was im Krieg alles passiert ist. Im Wesentlichen die Judenverfolgung. Und das hat einen schon betroffen gemacht als Kind. Ne? Ich habe als Kind nur einmal mitgekriegt, ein Erlebnis, dass ich wach geworden bin, weil meine Mutter, wie wahnsinnig geschrien hat, die Russen kommen. Das hat mich natürlich als Kind, weiß nicht wie alt ich da war, ob im Vorschulalter oder kurz danach, das hat schon wehgetan, das hat schon geschmerzt. Und da hat man sich als Kind schon Gedanken gemacht, warum sie da so schreit. Ich habe mich dazu entschlossen, nochmal mit meiner Mutter zu sprechen, weil ich ahne, dass auch in unserer Geschichte Schweigen eine Rolle gespielt hat. Und dieses Mal registriere ich, wenn ich das Aufnahmegerät einschalte, dass etwas mit uns passiert. Wir beide nehmen eine andere Haltung ein. Dinge, über die wir früher schon mal gesprochen haben, bekommen plötzlich ein anderes Gewicht. Wir reden konzentrierter, präziser. Ich spüre, wie ernst sie unser Gespräch nimmt. Und ich bin ganz professionell, fokussiert. Ein bisschen absurd ist das auch. Aber so entsteht vielleicht zum ersten Mal so etwas wie eine nicht lückenlose, aber ehrliche Familienchronik aus ihrer Sicht. Bei Opa weiß ich auch, dass er sagte, dass er auch an der HJ war. Oma war auch bei dem BDM. Nee, Oma war nicht da. Bund Deutscher Mehl, hat sie mir erzählt. Und das sind schöne Erinnerungen für die. Und das kann ich mir auch vorstellen, aus der Zeit heraus. Na, wie bei uns die Pionierorganisation, genau. Sag ich mal. Die machen Wanderungen und Lagerfeuer. Und genau. Aber eben natürlich mit NS-Überbau. Ja. Ja gut, das war wie zu DDR-Zeiten, jetzt sage ich mal, war das zu Hitlers Zeiten halt auch eine Möglichkeit, wo man Sport treiben konnte, wo man Erlebnisse hatte, wie gesagt, Freizeitbeschäftigung hatte. Meine Mutter wurde am 8. Oktober 1949 in Köthen, Sachsen-Anhalt geboren. 15 Minuten nach Mitternacht. Der Arzt wollte meine Oma überreden, den Geburtstag vorzudatieren. Dann nämlich wäre meine Mutter am selben Tag wie die Deutsche Demokratische Republik geboren worden. Aber meine Oma weigerte sich. Die ersten Jahre wuchs Eve mit ihrer Mutter, meiner Oma Erika und ihrer Großmutter in Radegast, Sachsen-Anhalt auf. Einem kleinen Ort, in dem die aus Ostpreußen vertriebene Familie meiner Oma gestrandet war. Dass ihr Vater, mein Opa Harry, in Wahrheit nicht ihr leiblicher Vater ist, erfuhr meine Mutter im Alter von 10 Jahren per Zufall. Und als ich das erfahren habe, war es schon für mich sehr eigenartig. Ich wusste am Anfang nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil eben darüber auch nicht gesprochen wurde. Du hast gesagt, das war sehr schwierig für dich. Hast du denn irgendwann mal Gespräche geführt mit deinem Papa darüber? Nee, das konnte ich nie ansprechen bei ihm. Ich war für ihn seine Tochter und da gab es keine Diskussion darüber. Für ihn. Für mich ist mein Papa immer mein Papa geblieben. Aber ich war natürlich auch irgendwo etwas neugierig, wer eigentlich mein leiblicher, ich sag mal, Erzeuger war, weil er nicht mehr als Erzeuger war. Vielleicht war ich auch zu feige, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, das kannst du dem Papa nicht sagen. Im Gespräch mit meiner Mama spüre ich, wie Schweigen auch in unserer Familie der Versuch war, alle und alles irgendwie zusammenzuhalten. Es sollte schützen. Für meine Oma schien das eine gute Lösung zu sein. Bei meiner Mutter merke ich in vielen Momenten, dass es vor allem eine Last für sie war. Dieser Schleier des Unklaren, des darüber wurde nicht gesprochen, liegt auch über vielen unserer Geschichten. Ich hätte meinem Opa Harry zum Beispiel gerne gesagt, wie sehr ich ihn bewundert habe, dafür, dass er immer liebevoll und unterschiedslos für meine Mutter, meine Schwester und mich da war. Aber auch ich habe das familiäre Schweigegebot bis zu seinem Tod nie gebrochen, obwohl ich die Wahrheit kannte. Ich verstand seine Angst, dass die Fakten, einmal ausgesprochen, etwas hätten verändern, ihn vielleicht von uns entfremden können. In Wahrheit aber ist meine Liebe zu ihm dadurch nur größer geworden, gerade weil er sich mit ganzer Hingabe entschieden hat, Vater und Opa für uns zu sein. Während meine Mutter und ich weiterreden, fällt mir aber noch eine andere Leerstelle auf. Ich habe sie noch nie konkret gefragt, was die DDR ihr persönlich eigentlich bedeutet hat. Ich persönlich habe es eigentlich ganz schön gefunden, dass in der DDR alle Menschen eine Wohnung hatten, Arbeit hatten, was zu essen hatten, egal ob das viel oder wenig war. Aber das habe ich als wunderschön empfunden, jetzt mal als Kind. Ne? Wir hatten zwar nicht viel Geld, wir hatten aber eine warme Wohnung und ein Bad. Und wir Kinder, da wir zwar in einer Großstadt gelebt haben, aber am Rande der Großstadt hatten wir gleich Felder, Obstbäume und konnten uns da austoben bis zum geht nicht mehr. Aber dann gibt es da eine Irritation. Also als ich klein war, habe ich ja mit meiner Oma, also aus Radegast, habe ich ja darüber gesprochen, warum ich die DDR so gut finde. Und da hat ja meine Oma immer gesagt, mein Mädchen, daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass die Politik eine Hure ist, die treibt's mit jedem und insbesondere mit den Finanzkräftigen. Und da stand man natürlich als Kind da und hat sie gesagt, hey, was ist denn jetzt los? Na? Und heute weiß ich, dass er recht hat. Du siehst, dass sich das dann von der Kindheit an bis zu meiner heutigen Meinung durchgezogen hat und dass das nie wirklich alles an einem spurlos vorübergegangen ist. Es ist diese eine Irritation aus dem Mund ihrer geliebten Großmutter, an die sie auch Jahre und Jahrzehnte später immer wieder denken muss. Bis 1976 war es meine Heimat. Danach kamen so viele Einflüsse von der Stasi, von dem Reiseverboten und so weiter und so fort, dass ich das nicht mehr als Heimat ansehe, als meine Heimat, von der ich so geschwärmt habe, von der ich so überzeugt war. Das war alles nicht mehr. Von da an war es halt mein Zuhause und nicht meine wirkliche Heimat. Und dann merke ich, dass ich mit meiner ersten Frage eine Tür geöffnet habe für eine möglicherweise noch heiklere Frage, bei der ich wirklich nicht weiß, was sie antworten wird. Was ist denn diese mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, was ist denn diese Bundesrepublik? Für mich? Ja. Ein fremdes Land eigentlich. Also die jetzige Bundesrepublik, meine ich? Ja, das ist nicht mein Land. Also die ganzen Gegebenheiten und wie das vonstatten, da bin ich noch viel zu sozial, da bin ich noch viel zu sehr, ja, DDR-Bürger. Dass ich verschiedene Dinge, ich habe dir ja gesagt, Kindergärten, Schulen, Wohnungsprobleme, Altersvorsorge, auch die ganzen Finanzen, dass eben Reiche immer reicher werden, Arme immer ärmer werden. Weißt du, da finde ich zu viel Ungerechtigkeiten insgesamt. Ja. Darüber muss ich auf jeden Fall länger nachdenken. Denn die Antwort meiner Mutter schockiert mich. Und das, obwohl ich ja selbst mit einer abgeschwächten Form dieses Gefühls auf die Reise in diese Serie gegangen bin. Ist das jetzt dieses generationenübergreifende Trauma in meiner Familie, von dem Udo Bär gesprochen hat? Und bin ich am Ende mit meinem diffusen Gefühl von Heimatlosigkeit vielleicht doch gar nicht so alleine? Wir reden noch lange, auch ohne Aufnahmegerät. Und ja, sie schwächt ihre Worte etwas ab, aber das Erste, was sie gesagt hat, bleibt bei mir hängen. Wie ein Warnsignal. Und mir ist klar, wir sind hier auf gar keinen Fall schon am Ende. Dieses letzte Gespräch hat keine Wunde geschlossen, sondern eine aufgedeckt. Sophie, ich fand das Gespräch mit deiner Mutter wirklich beeindruckend und auch inspirierend. Manchmal legt man eine Schicht frei und entdeckt erst dann die wirklichen Fragen und Schwierigkeiten. Wie ging es dir dabei? War es eine Art Befreiung? Also sagen wir mal so, ich bin vor allem extrem froh, dass meine Mutter und ich den Mut hatten, unsere Gedanken offen auf den Tisch zu legen und dass sie bereit war, das hier auch für diese Serie ins Mikrofon zu sprechen. Das berührt mich nach wie vor sehr. Auch wenn dabei, wie du schon gesagt hast, sehr viele neue Fragen entstanden sind, auch an mich selbst. Aber deshalb war dieses Gespräch so wichtig, denn worüber wir nicht reden, das steht zwischen uns wie eine unsichtbare Wand und trennt uns. Da stimme ich dir absolut zu. Ich habe ja anfangs davon erzählt heute. Erst als ich erfahren habe, dass ich Vater werde, habe ich meinen eigenen Vater gefragt, wie er sich damals gefühlt hat, als er Vater wurde. Ich habe unser Gespräch nicht aufgenommen, aber es dauert lange. Mein Vater ist danach erleichtert, gelöst. Ich begreife, wie einfach ich es mir gemacht habe, indem ich all meine kleinen Schwierigkeiten immer brav auf meinen Vater geschoben habe, ohne mich für die Wurzeln seines Lebens wirklich zu interessieren. Und meine Bewunderung für seine Entwicklung steigt enorm. Schön, dass ihr das Gespräch geführt habt. Und ich finde, das zeigt auch sehr gut, wie ein Gespräch unser Bild der Realität verändern kann. Und damit auch unser Verhältnis dazu und das Verständnis davon, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind. Da ist der Westdeutsche entschieden bei der Ostdeutschen. Und dabei fällt mir eine zentrale Erkenntnis meiner Recherche ein. Das Schweigen herrscht in Deutschland nicht nur angesichts des Zweiten Weltkriegs. Es ist nicht vorübergehend. Ich entdecke es fast in jeder Epoche seit 1945. Es durchzieht unsere Geschichte. Genau das ist mir in meinen Interviews auch aufgefallen. In der BRD betraf das Tabuthemen wie zum Beispiel Homosexualität oder Rassismuserfahrungen. In der DDR waren die Themen vielleicht noch vielfältiger. Flucht, Stasi, politische Säuberung, Inhaftierung. Und auch die Nachwendegeneration Ost berichtet zum Beispiel von Schwierigkeiten und Hemmungen im Gespräch mit ihren Eltern über die DDR-Zeit. Grundsätzlich glaube ich, das Schweigen kann nur durch offene und vor allem nicht verurteilende Gespräche überwunden werden. Dafür braucht man aber Mut und manchmal auch Unterstützung von außen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, therapeutisch zum Beispiel, durch ein Projekt wie dieses hier oder in Gestalt einer klugen Wegweiserin, wie es für uns die Journalistin Sabine Bode war, Autorin von Kriegskinder, Kriegsenkel und Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Sie haben wir als eine der ersten interviewt und das Gespräch haben wir gemeinsam geführt. Frau Bode, woher glauben Sie, kommt das Schweigen in den deutschen Familien nach dem Kriegsende? Wir müssen ja davon ausgehen, dass es in den Familien verdeckt sehr unterschiedliche Positionen gab zum Naziregime. Ja? Die waren unterschwellig, die Kontakte wurden dosiert, ja. Die Kinder sollten das nicht merken, weil sie es möglicherweise woanders ausplauzen. Ja. Aber jetzt ist der Krieg vorbei und jetzt ist klar, was im Osten, wer da alles umgebracht worden ist. Da waren auch schon die ersten Zahlen, die waren immens. Was passiert in solchen Familien? Ich bin sicher, das Hauen und Stechen. Und irgendwann, denke ich, und da bin ich jetzt absolut überzeugt, haben sie pragmatisch gedacht und haben gesagt, wir haben Elendszeiten, da muss die Familie zusammenhalten, also wird geschwiegen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, weil das bedeutet nämlich, dass nicht nur die geschwiegen haben, die Nazis waren, sondern alle geschwiegen haben, die überleben wollten. Ich habe auch so Beispiele bei mir in der Familie entdeckt. Klar, klar. Und dann haben sie das so radikal gemacht, dass überhaupt zurückgucken quasi ein Familientabu war. Und damit haben sie auch den Faden der Erzähltradition abgebrochen, was verheerend war. Und vielleicht das gravierendste Problem. Das Schweigen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich meine, dieses Schweigen vererbt sich ja in den Familien. Das geht ja in die nächste Generation. Und also die haben sich gegenseitig geschützt, die Eltern, ne? Im Sinne von, wir erzählen den Kindern nichts. Naja, aber die haben dann eben Nebel im Kopf, ne? Und dass das nicht Eltern sein können, die optimal sind, das kann man sich ja wohl vorstellen, ne? Also wenn die so viel runterschlucken müssen, ne? Das ist schon schlimm. Vergangenheit ist wie eine Saat. Sie vergeht nicht einfach, sondern wächst bis in die Gegenwart hinein. Sowohl in einzelnen Personen als auch in einer Gesellschaft. Sabine Bode hat uns dafür einen wichtigen Rat mitgegeben, den wir mit auf den Weg durch diese Serie genommen haben. Ein Gedanke, mit dem sie ihr Buch Kriegsspuren beendet. Vielleicht fangen wir als Westdeutsche und Ostdeutsche einfach einmal damit an, uns die Geschichten unserer Eltern und Großeltern zu erzählen. Denn das ist unsere gemeinsame Geschichte. Ein sehr guter Rat. Und es ist schön, dass du ihn mit deinen Gesprächen mit deiner Mutter und Großmutter befolgt hast. Liebe Sophie, wir kommen ans Ende unserer 7. und letzten Episode. Und damit an das Ende unserer Reise. Zeit, den Kreis zu schließen, würde ich sagen. Aber wir haben etwas vergessen. Hey, was denn? Na, die 7 Brücken. Hey, sag mal, und das sagst du erst jetzt? Naja, besser spät als nie. Okay, also gut. Irgendwann war klar, unser Projekt wird aus 7 Folgen bestehen. Und ich so, über 7 Brücken musst du gehen. Und du direkt? Peter Maffay. Und ich, was? Nein, das ist von Karat. Das ist von der DDR-Band, nicht von irgendeinem Möchtegern-Westrocker. Also viel besser als mit einem blinden Fleck kann man unsere Ost-West-Reise eigentlich gar nicht beschreiben, oder? Ja, das finde ich auch. Okay, aber jetzt nochmal ernsthaft. Wie war das denn hier alles für dich? Du hast dich ja am Anfang gefragt, warum ist heute immer noch nicht selbstverständlich zusammengewachsen, was zusammengehört? Was würdest du jetzt am Ende unserer Reise dazu sagen? Also ganz besonders wichtig finde ich zwei Antworten. Zum einen verdecken für mich die Vorwürfe gegen den Osten oft die soziale Frage, die irgendwie kaum mehr eine Rolle spielt in Politik und Gesellschaft, obwohl Armut und Ungleichheit sich ausbreiten. Zum anderen entpuppen sich die meisten unserer Urteile und Vorstellungen über die jeweils andere Seite Deutschlands als grob vereinfachend. Oft fehlt einfach die Begegnung und besonders die ehrliche und offene Neugierde aufeinander. Ich hoffe, dass mir unsere Reise etwas geholfen hat, weniger schnell urteilen zu wollen und meine eigenen Ansichten öfter mal zurückzustellen. Weil ich finde, eine wirkliche Begegnung ist etwas ausgesprochen Schönes. Aber ich habe noch einen blinden Fleck entdeckt. Erzähl. Der ehemalige Kanzler Willy Brandt hat nie gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Jeder kennt den Satz, aber er ist nie so gefallen. Hör mal genau hin, was er am 4. Oktober 1990 sagt. Die wirtschaftliche Aufforstung und die soziale Absicherung liegen nicht außerhalb unseres Leistungsvermögens. Die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag schwieriger sein. Aber mit Takt und mit Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört. Ich frage mich, warum wir das kollektiv so falsch erinnern. Und bei der Frage, wie wir Takt und Respekt zurückholen und vielleicht doch noch enger zusammenwachsen können, bin ich irgendwann über den Rat des zu NS-Zeiten verfolgten Philosophen Karl Jaspers gestolpert, den er 1946 Studenten gab, die zum Teil stramme Nazis gewesen sind. Wir müssen lernen, miteinander zu reden. Und wir müssen uns gegenseitig in unseren außerordentlichen Verschiedenheiten verstehen und anerkennen. Das heißt, wir wollen nicht nur unsere Meinung wiederholen, sondern hören, was der andere denkt. Wir wollen nicht nur behaupten, sondern im Zusammenhang nachdenken, auf Gründe hören, bereit bleiben, zu neuer Einsicht zu kommen. Wir wollen den anderen gelten lassen, uns innerlich versuchsweise auf den Standpunkt des anderen stellen. Ich finde das menschlich unglaublich beeindruckend. Und für mich steckt darin ein Teil der Lösung, wie wir Brüche überbrücken können, um im Bild zu bleiben. Aber was ist das Ergebnis deiner Reise? Am Anfang hast du dich gefragt, ich fühle mich weder im Osten noch im Westen wirklich zu Hause. Warum ist das so? Geht es nur mir so? Welche Antwort hast du gefunden? Tja, so ganz eindeutig ist das nicht. Das wäre vielleicht auch zu einfach. Aber eins hat sich verändert. Wenn ich an meine Familiengeschichte denke und auch an all die Interviews, dann erkenne ich viele Parallelen. Den Verlust von Heimat, Besitz, Menschen, die Suche nach Zugehörigkeit und nach Glück. Manchmal kam ich mir dabei vor wie in einem Spiegelkabinett. Überall Facetten, Stimmen, Eindrücke. Ausschnitthaft werden sie mir zugeworfen, sind widersprüchlich, nie eindeutig. Auf den ersten Blick wirkt das chaotisch. Aber wenn ich jetzt die Augen schließe, fügt sich daraus in meiner Vorstellung ein neues Bild zusammen. Komplexer, vielschichtiger, näher an der Wahrheit. Am Ende dieser Reise habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir nur auf Trümmern stehen, sondern eher, dass wir Bruchstücke freigelegt haben. Geschichten, Traumata, Hoffnung. Für mich sind sie wie kleine Kerne voller Energie. Und diese Energie brauchen wir, um die Geschichte unseres Landes weiterzuerzählen. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle Risse kitten und unsichtbar machen müssen. Im Gegenteil, im Japanischen gibt es die Kunst des Kintsugi. Da wird Zerbrochenes mit Gold zusammengefügt. Die Bruchlinien werden also nicht verborgen, sondern hervorgehoben. Und so entsteht etwas Neues. Genau so stelle ich mir die Heilung unseres Landes vor. Tja, Sophie, dann geht unsere dreijährige gemeinsame Reise in diesem Projekt wohl zu Ende. Ja, sehr schön war das und sehr anstrengend. Aber eigentlich habe ich da noch eine Idee. Warum schließen wir heute, eine Generation später, nicht diesen Kreis und starten einen neuen Aufruf? Super Idee. Ich habe gedacht, wir wenden uns jetzt mal direkt an unsere Hörerinnen und Hörer, die diesen Weg so lange mit uns mitgegangen sind. Lass hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wär's? Ihr schreibt uns, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr über Deutschland nachdenkt, über Ost und West heute. Welche Erfahrungen, Hoffnungen, blinden Flecke bewegen euch? Was würdet ihr beitragen, damit wir die Zukunft gemeinsam gestalten? Ganz egal, ob Text, Tagebucheintrag, Gedicht oder irgendwas ganz anderes. Alles ist willkommen. Oder eigene Interviews. Zum Beispiel Gespräche zwischen den Generationen, wie es sich Sabine Bode wünscht und wie du es mit deiner Mutter gemacht hast. Gespräche zwischen West und Ost. Zuhören, Perspektiven wechselnd. Vielleicht ein bisschen so, wie es sich Karl Jaspers vorgestellt hat. Der Deutschlandfunk hat hierfür eine Mailadresse eingerichtet. langenacht@deutschlandradio.de. Und warum machen wir das alles? Wir denken über die Fortsetzung unserer Reise nach. Eine Fortsetzung, die nicht die Schichten in die Vergangenheit freilegen will, um die Probleme in Deutschland zwischen West und Ost besser zu verstehen, sondern in die Zukunft schaut und gemeinsame Räume gestalten will. Vielleicht wird daraus wieder eine lange Nacht. Oder ein Buch. Oder eine interaktive Klanginstallation. So oder so, liebe Sophie, dann ist jetzt trotzdem an der Zeit, dir zu sagen, danke für die gemeinsame Reise bis hierher. Danke für deine Einblicke, deine Neugierde, dein Enthusiasmus, dein Zuhören und dein Perspektivwechsel. Lieber Andreas, den Dank kann ich nur zurückgeben. Und es wird weitergehen. Ja, hoffentlich. Und vor allem ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr uns mit Neugier begleitet und uns euer Vertrauen geschenkt habt. Unsere Kraft miteinander ist so viel größer als gegeneinander. Darin liegt unglaubliches Potenzial und vielleicht auch neues Glück. Wir hoffen, wir hören mehr von euch. Das glücklichste Volk der Welt. Oder über sieben Brücken zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Podcast-Serie von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Episode 7. Die letzte Brücke, die uns im Kreis führt. Es sprachen Manuela Alfons, Wolf Anjol, Marc-Oliver Bögel, Lea Fleck, Angelika Fornell, Juliane Pempelfort und Svenja Wasser. Aufnahme und Schnitt Gerd Nesken und Hanna Steger. Sounddesign und Mischung Benno Müller vom Hofe. Storytelling und dramaturgische Beratung Gabriel Stukaloff. Wissenschaftliche Begleitung und inhaltliche Beratung Professor Jörg Ganzenmüller und Marie Mohnhaupt. Regie die Autoren. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Ettersberg, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2025.